Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Eine Journalistin diskutiert mit der Volksschullehrerin Eva Fink und mit Paul Egger vom Verein Kindernothilfe über das Thema Kinderarbeit. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung mit dem Thema Kinderarbeit. Über diese traurige Situation wollen wir diskutieren. Und deshalb haben wir 2 Gäste hier im Studio. Frau Fink, Lehrerin an einer Volksschule, und den Herrn Egger vom Verein Kindernothilfe. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Egger, Kindernothilfe unterstützt unter anderem den Kampf gegen Kinderarbeit. Seit wann ist der Verein tätig? Gegründet wurde die Kindernothilfe Österreich im Jahre 1996 mit dem Ziel, möglichst vielen Kindern in den ärmsten Regionen der Welt zu helfen und für sie eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Dank der vielen Spenden konnten wir bis jetzt tausenden Kindern in 18 Ländern rund um den Globus ein besseres Leben ermöglichen. Das ist toll und schafft Hoffnung. Wenn man aber bedenkt, wie viele Kinder weltweit leiden, wird man richtig depressiv. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation müssen mehr als 215 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren regelmäßig, und zwar mehrere Stunden am Tag, arbeiten. Davon 115 Millionen unter extrem schlechten Bedingungen. Sie schuften für einen Hungerlohn oder ganz ohne Bezahlung. Frau Fink, den meisten Kindern in unserem Land geht es sehr gut. Ahnen Ihre Schüler, wie es anderen Kindern geht? Nein, überhaupt nicht. Auch wenn ich meinen Schülern erzähle, wie der Kinderalltag in armen Ländern ausschaut, können sie sich das nicht vorstellen. Kein Wunder. Für uns ist das ja auch total unbegreiflich. Sie wollten Ihren Schülern aber auf eine interessante Art und Weise die Lebensrealität anderer Kinder näher bringen. Können Sie uns bitte erzählen, was Sie heuer in Ihrer Klasse gemacht haben? Also, zuerst haben wir einen Dokumentarfilm über Indien gesehen. Viele Kinder müssen da arbeiten, weil ihre Familien bitterarm sind. Indien ist auch eins der 3 Länder, wo die meisten Fußbälle hergestellt werden. Leider oft von Kindern. Herr Egger, ist dort Kinderarbeit etwa erlaubt? Natürlich nicht. Aber wer hält sich an Gesetze, wenn man nichts zu essen hat? Genau. Und da man beim Fußballspiel nur an den Spaß denkt, wollte ich meine Schüler für das Leid dieser Kinder sensibilisieren. Im Film hatten sie gesehen, wie Kinder die Waben, also die 32 Teile, aus denen ein Ball entsteht, mit mehr als 700 Stichen zusammennähen. Und weil das Bild nicht reicht, um sich in die Situation dieser Kinder zu versetzen, habe ich Nadeln, Waben und Faden mitgebracht. Meine Schüler sollten dann versuchen, selbst einen Ball zusammenzunähen. Was? Hatten Ihre Schüler denn überhaupt Lust, da mitzumachen? Und überhaupt, haben Sie es geschafft, den Ball zu nähen? Es gab keinen einzigen Schüler, der das nicht ausprobieren wollte. Sie waren alle so gerührt. Wie Sie sich vorstellen können, war die Aufgabe aber überhaupt gar nicht leicht. Und genau das war ja mein Ziel. Dass meinen Kindern bewusst wird, mit wie viel Mühe so ein Ball hergestellt wird. Sie haben dann gesagt, dass sie mindestens eine Woche für jeden Ball bräuchten.